1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt Verrat. Ich möchte sehr gerne sprechen mit Opfern von Verrat, also die schon mal Opfer eines Verrates wurden, die schon mal von jemandem ans Messer geliefert wurden. Gerne mit Leuten, deren Lebensgeheimnis öffentlich gemacht wurde, verraten wurde. Dann mit Leuten, deren Vertrauen aufs Schlimmste missbraucht wurde. Und auf der anderen Seite natürlich auch sehr gerne mit Tätern, mit Verrätern. Warum habt ihr das getan und wie fühlt ihr euch dabei? Telefonnummer 0800 220 50 50. Das ist die kostenfreie Nummer und die Mailadresse domian@wdr.de. Thema Verrat. Möchte gerne mit Opfern sprechen von Verrat und mit Tätern. Und bin sehr gespannt auf den ersten Anrufer. Und der erste Anrufer ist Bernd. Und Bernd ist 41. Guten Morgen, Bernd. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Bernd. Zum Thema Verrat. Ja, also es ist für mich eine zweischneidige Sache. Ich bin einerseits verraten worden, aber ich habe auch selber verraten. Also ich habe Menschen verraten an die Stadtsicherheit. Die Stasi, DDR. Ja, genau. Mhm. Ja. Und warum hast du es getan? Ich war absolut naiv damals und war ich 17 Jahre alt und ich hätte nie gedacht, die Sachen, die ich nach der Wende erfahren habe, das hätte ich damals in dem Alter überhaupt nicht gedacht. Ja, mhm. Was die Staatssicherheit ist, was die tut und wie die DDR auch mit Kritikern umgeht. Mhm. Also, ja. Sagen wir es mal konkret. Wen hast du beobachtet, über wen hast du Informationen gesammelt, die du dann anschließend weitergegeben hast? Nee, ich habe keine Informationen gesammelt. Ich hatte mit den Freunden zusammen, hatten wir Flugblätter gemacht. Das war nach der Ausweisung von Stefan Kraftschick. Und ein halbes Jahr später ist dann die Stadtsicherheit bei mir aufgetaucht und hat mich dann zweimal zur Vernehmung mitgenommen. Ich muss dazu sagen, aus der geschlossenen Abteilung an der Psychiatrie haben sie mich rausgeholt und haben mich dann zur Vernehmung gebracht. Und die waren total nett und ich habe denen absolut offenherzig sehr viel erzählt. Und das habe ich alles hinterher in meiner Akte dann gelesen, was ich alles gesagt habe. Also du hast erzählt, wer diese staatsfeindlichen Flugblätter, so wurde das ja damals aufgefasst, mitverantwortet hat. Also du hast deine Kumpels an den Staat verraten. Gewissermaßen ja, das muss man so sagen, ja. Ja. Aber du warst dann ja damals doch auch schon eher kritisch gegenüber dem Staat DDR eingestellt, oder? Auf jeden Fall. Aber da musst du doch schon auf der Hut gewesen sein, dass du dann den Staatssicherheitsleuten oder der Polizei nichts sagst. Ehrlich gesagt, ich war zwar sehr kritisch, aber trotzdem habe ich immer noch an die DDR an sich geglaubt. Ja? Also ich habe ihr nicht so viel Bosheit unterstellt, wie man nach der Wende dann erfahren musste. Was ist dann daraus geworden? Du hast deine Freunde verraten, die sind dann von der Geheimpolizei wahrscheinlich verhaftet worden. Was ist dann mit denen geschehen? Das weiß ich leider nicht. Ich habe seitdem überhaupt keinen Kontakt mehr mit denen. Und ich suche die auch im Internet und finde die nicht. Und das Problem ist, ich habe nur noch von einem den vollen Namen. Ja, in meiner Akte, das ist handschriftlich und die anderen Namen waren nicht zu lesen oder so. Und ich habe überall im Internet gesucht nach ihm, in sämtlichen Telefonbüchern. Aber ich finde ihn nicht. Darf ich den Namen bei dir sagen? Oder? Ja, du kannst den Namen sagen, ja klar. Also Falco Neumöck, der hat 88 in Erfurt gelebt. Wenn den jemand kennt, also ich würde gerne mal mit ihnen in Kontakt treten. Ja. Also diese ganze Sache war 1988, also kurz vor dem Zusammenbruch der DDR. Ja, genau. Ja. Wie sehr hat dich das in den letzten Jahren dann, als das Regime dann auch zusammengebrochen war, wie sehr hat dich das beschäftigt? Du meinst jetzt vor 89 die Zeit? Nee, im Nachhinein. Wie hatte ich das dann? Ja, ich habe mal 94 habe ich meine Akte beantragt, die habe ich dann 98 bekommen und da habe ich auch ganz schlimme andere Sachen lesen müssen. Und ich habe aber damals das noch negiert, dass ich im Prinzip auch verraten habe. Und dann musste ich mir, Jahre später habe ich mir das meine eigenen Vernehmungsprotokolle nochmal genauer durchgelesen. Mhm. Und da habe ich dann merken müssen, dass das absolut, das war nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe. Also das können wir, die wir in einem freien Teil, in dem freien Teil von Deutschland aufgewachsen sind, uns ja gar nicht so vorstellen. Wie lief eigentlich so ein Verhör dann ab? Also das war so, die haben mich aus dem Krankenhaus morgens rausgeholt und dann sind wir ins Polizeikreisamt gefahren. Das war die Bezirksverwaltung Erfurt, die kamen halt von Erfurt, haben mich dort rausgeholt und dann haben wir uns in einen großen Raum gesetzt und die hatten eine Schreibmaschine und so ein Tonbandgerät. Und dann haben sie mich halt, dann wurde das nach und nach abgearbeitet. Also erstmal haben sie alles handschriftlich aufgeschrieben und dann nochmal getippt. Und dann musste ich jede Seite halt unterschreiben, dass das meine Aussage gewesen wäre. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, die waren absolut freundlich zu mir. Mhm. Und ich war damals absolut, wer freundlich zu mir war, da war ich dann halt auch ganz offen und naiv. Glaubst du, das war ein Trick von denen, freundlich zu sein, dass sie so besser was aus dir und schneller etwas aus dir rausbekamen? Ja, schon. Die sind ja auch psychologisch gebildet worden. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Was war denn für dich dann weiter eine Folge, dass du diese Flugblätter verteilt hast? Welche Strafe hast du bekommen? Also bei mir ist das Ermittlungsverfahren abgebrochen worden. Mhm. Mhm. Also in meiner Akte steht Ermittlungsverfahren wegen Unerheblichkeit beiseite gelegt. Die Frage ist natürlich, ob es den anderen jetzt auch so gegangen ist. Ja? Also ist das schon so eine Sache, kann man sagen, die dein Gewissen in den letzten 10, 20 Jahren beschäftigt hat? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil ich dachte auch immer, ich wäre ganz optimal gewesen und dann kommt nach und nach so ein Reflexionsprozess, wo man merkt, du hast ja auch Dreck am Stecken in gewisser Maße. So, jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, dass du sowohl Täter als auch Opfer warst. Inwiefern warst du Opfer eines Verrates? Also meine Adoptivmutter, die hat ja auch eine Vernehmung gehabt mit der Staatssicherheit und die hat total über mich hergezogen und hat mich schlecht gemacht. Die hat Briefe an die Staatssicherheit gegeben, die von mir waren und das war sehr schlimm zu lesen. Wann hat sie das denn gemacht, als du im Knast gesessen hast? Ich war gar nicht im Knast. Ich war nicht. Sie hatte das da im Laufe des Herbstes 88 sie halt vernommen worden. Also als du da schon auffällig geworden warst. Ja, genau. Mhm. Und dann hat sie, deine Adoptivtochter, deine Adoptivmutter, wie lange bist du groß geworden von klein auf bei der Frau? Ja, mit einem Jahr bin ich zu ihr gekommen. Mit einem Jahr. Und die hat dich dann, also dein ist ja dann deine Mutter quasi gewesen. Die hat also ich sage nicht, dass das meine Mutter ist. Also auf keinen Fall. Ah. Naja, aber okay. War die vorher auch nicht gut zu dir als Kind? Die war ganz, ganz heftig. Also die hat, das Dumme war halt, in der DDR hat man ein Kind adoptieren dürfen, wenn man in der Partei war und schön folgsam erscheint. So. Da ging es nicht um pädagogische Fähigkeiten in keiner Weise. Das ging nur um Zusammenzüchtigen von also ich weiß, so ein Kollektivmenschen halt und so. So, was hat die dann bei der Polizei über dich oder bei der Stasi über dich gesagt? Dass ich, ich wäre immer so aufmüpfig, überheblich und arrogant. Also ich weiß nicht, ich würde nur sagen, ich habe mir meinen eigenen Kopf damals gemacht, Und sie hat mich total irgendwie, ich weiß es nicht, also ins Messer laufen lassen. Ja, und das war so schlimm eigentlich und Das gibt es ja ungezählte Schicksale von ehemaligen DDR-Bürgern, die auch dann hinterher Einblick haben nehmen können in ihre Akten und furchtbare Dinge haben lesen können, dass die vertrautesten Menschen um sie herum Verrat geübt haben. Ja, das stimmt. Das ist ja ganz schlimme Sachen. Hast du hinterher, als die DDR nicht mehr existierte, mit dieser Frau, die deine Adoptivmutter war, nochmal Tacheles geredet, dich mit ihr getroffen? Ja, ich habe ihr die ganze, also ihr Vernehmungsprotokoll habe ich ihr kopiert und habe dann meine Kommentare dazu geschrieben und habe dann halt, hab's ihr geschickt. Aber sie ist in keiner Weise drauf eingegangen. Sie verdrängt das ganz einfach. Keine Entschuldigung, kein Leidtun, keine Entschuldigung. Nein, gar nicht. Sie hat mich ja 89 noch im Mai, hat sie mich zur Kommunalwahl getrieben. Ja? Mhm. Also ich sollte unbedingt zur Kommunalwahl gehen. Und dann im Dezember 89 kommt sie ganz hochnäsig zu mir und sagt, ich bin jetzt aus der Partei ausgetreten. Ach so. Ja? Ein Fähnchen im Wind, ne? Vorher so und dann genauso. Ganz erbärmlich. Wahrscheinlich hat sie hinterher noch gesagt, sie gehört zur Widerstandsbewegung, hat dazu beigetragen, dass die DDR zu Fall kam. Soweit hat sie es nicht getrieben, aber so ungefähr. Also, du möchtest ja gerne diesen besagten Menschen da treffen, dem nochmal, vielleicht kennt ihn jemand. 88 in Erfurt hat er gewohnt, von Falco Neumüth. Ich würde gerne Kontakt mit ihm haben. Bernd, danke dir für deinen Anruf, für deine Offenheit. Das ist natürlich im Bereich der ehemaligen DDR ist das natürlich ein großes Thema gewesen damals und für viele im Nachhinein immer noch ein großes Thema. Vielen Dank für deinen Anruf, Bernd, und alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Dir auch, ne? Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, solltet ihr gerade zugeschaltet haben, wir haben heute ein festes Thema und das Thema ist Verrat und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die schon einmal Opfer eines Verrates waren, also deren Lebensgeheimnis zum Beispiel öffentlich gemacht wurde, verraten wurde, vielleicht auf Facebook gestellt wurde, dann mit Leuten, deren Vertrauen aufs Schlimmste missbraucht wurde und gerne auch mit Tätern, die so etwas gemacht haben. Warum habt ihr es gemacht und wie steht ihr heute dazu? Thema Verrat 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Irina. Irina ist 22. Guten Morgen, Irina. Guten Morgen, Domian. Irina, schön, dass du da bist. Auch zum Thema Verrat. Erzähl. Bei mir ist es folgendes. Ich wurde nicht verraten. Ich habe jemanden ganz schlimm verraten. Mhm. Es geht darum, vor gut 3 Jahren hatte ich eine beste Freundin. Mhm. Wir hatten eine 5-jährige Freundschaft und ich habe sie in dem Sinne verraten, sie hatte vorher schon mal eine Freundin gehabt, die ihr versucht hat, ihren Freund auszuspannen, nur die hatte es zum Glück nicht geschafft und ich hatte ihr damals ein Versprechen abgegeben, das würde ich dir niemals antun, etc. Nur wegen diversen Gründen habe ich es dann doch geschafft und ich habe ihr dann die Beziehung zerstört. Du hast ihre Beziehung gestört? Zerstört, genau. Zerstört. Das heißt, du bist an ihren Freund rangegangen? Ja, ich habe nämlich eine Affäre mit ihm begangen. Ja, das ist natürlich ein großer Freundschaftsverrat, da gebe ich ja recht. Ja. Wie lief das denn überhaupt? Erzähl mal ein bisschen, von wem ging das aus? Wie fing das an zwischen dir und diesem Mann? Es fing nun mal so an, ich hatte mich schon immer gut mit ihm verstanden gehabt. Weil der war halt so ein bisschen Kindskopf, sag ich mal. Und ich bin halt ein Mensch, der, also ich bin, ich sehe zwar jetzt eingebildeterweise jetzt nicht schlecht aus, haha, aber ich bin auch so ein großer Fan von Computerspielen etc. Und er war in dem Sinne halt auch ein Kindskopf, weil er mochte ja auch Computerspielen. Da hat es ja schnell ins Gespräch gekommen, Thematiken. Hatte eine Gemeinsamkeit? Genau, ja. Und und irgendwann fing das dann halt an, dass er halt auch ein bisschen mir näher gekommen ist, aber halt immer auch beteuert hat, dass... Aber hat er den ersten, das ist immer die Frage, wer den ersten Schritt gemacht hat. Wer hat das Tabu überschritten, die Tabuzone? Er zuerst oder du? Du. Ja, ich. Ganz eindeutig. Mhm. Genau, weil von ihm ging ja, glaube ich, eher das Freundschaftliche aus, nur ich habe dann immer weitergemacht, habe mich mehr an ihn angemacht und... Fandst du ihn wirklich auch gut, attraktiv und... Warst du verknallt in den, so richtig? Nein, das Problem war, und wie soll ich sagen, es war wirklich darauf abgezielt, dass ich ihr wehtun wollte. Mhm. Deswegen habe ich das getan. Wie lange waren als du das denn angefangen hast, wie lange waren die zusammen gewesen schon? Ein Jahr ungefähr. Ja. Und warum wolltest du ihr wehtun? Dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ist halt das Thema, sie war meine erste richtige, also ernste freundschaftliche Freundin, weil vorher hatte ich nur diese netten Bekanntschaften, also keine ernsthaften Freunde. Mhm. Und ich komme auch generell aus sehr schweren Familienverhältnissen und sie war praktisch der erste Mensch, der mir halt wirklich gezeigt hat, ich bedeute ihr etwas. Mhm. Und ich hatte da halt ein ziemlich kindisches Denken, so von wegen, das ist meine beste Freundin, sie gehört mir allein, etc., etc. Ach so, du warst eifersüchtig. Genau, ich war sehr eifersüchtig und ich hatte halt auch Angst, sie zu verlieren. Mhm. Deswegen habe ich halt auch versucht, diesen Menschen von ihr fernzuhalten, weil sie war halt wirklich sehr verliebt in ihn. Du wolltest und Nummer eins sein. Genau, ich wollte halt immer, dass sie halt wirklich auf mich hauptsächlich ihr Augenmerk hat. Verstehe. Und ich muss sagen, diese Sache hat mein Leben sehr verändert, weil damals habe ich das wirklich alles bewusst getan und habe mir dann auch gedacht. Lass uns noch einen Moment weitersprechen, wie das dann lief. Also du hast dann die ersten Schritte gemacht, er ist drauf eingestiegen und dann hattet ihr eine Affäre miteinander. Genau. Und wie lange lief das parallel zu der anderen Beziehung, deine Freundin und er? Also ich hatte 3 Monate eine Affäre mit ihm. Mhm. Und sie hatte davon anfangs nichts gemerkt, aber irgendwann hat sie natürlich auch gesehen, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Weil das Problem war dann halt auch, weil er hatte auch ernsthafte Gefühle für sie und irgendwann hat er sich von ihr auch distanziert. Ja. Und wir hatten halt zu der Zeit, also sie und ich hatten zu der Zeit auch gemeinsame Freunde und die haben mich dann angesprochen, so Irina, sag mal, weißt du, was da los ist und etc. etc. Hat denn sie, sie war immerhin deine beste Freundin, hat sie sich dir anvertraut und hat gesagt, Mensch, irgendwas stimmt da mit meinem Freund nicht? Hat sie dich ins Vertrauen gezogen, obwohl du die Täterin warst? Die hat mich wirklich ins Vertrauen gezogen, ja. Wie lief das ab? Erzähl mal. Ja, es ging halt so, dass sie mich dann angerufen hat und dann meinte, Irina, kannst du vorbeikommen? Ich brauche dich gerade wirklich dringend, weil sie hat auch schon so eine zittrige Stimme, also die war kurz vorm Weinen. Ja. Bin dann auch hingegangen und dann saß sie da schon und ließ den Tränen freilaufen. Da hat sie mir halt auch gesagt so, ja, ich habe halt wirklich Angst, weil der Tom ist so komisch, der reagiert gar nicht mehr auf meine Anrufe und wenn ich mit ihm schreibe oder kurz mal schaffe, ihn ans Telefon zu holen, dann ist er ganz distanziert oder seine Schwester sagt zu mir, er ist nicht da, dabei ist er da. Und ich weiß gar nicht, was los ist, ich mache mir so Sorgen. Was hast du gesagt? Naja, das ist, was ich heute bereue. Ich habe dann nämlich auf gut Welt getan und habe gesagt, ach, wahrscheinlich geht es ihm nicht so gut, weiß doch, er steht kurz vor der Abschlussprüfung, weil da hat er gerade seine Ausbildung gemacht. Also du hast gespielt und hast gelogen, weiter gelogen. Genau. Wann und wie ist die Wahrheit herausgekommen? Das war vor 2 Jahren, war das. Das war dann an einem Abend, wie soll ich sagen, irgendwann hat Vanessa halt auch gemerkt, dass es mit mir zu tun hat, also Vanessa, so ich meine beste Freundin, und sie hat das halt auch gemerkt, dass es mit mir zu tun hat und hat sich dann immer weiter von mir distanziert. Aber sie hat dich nicht klar angesprochen, hier sag mal, hast du irgendwas damit zu tun? Läuft da irgendwas zwischen euch beiden? Das hat sie nicht klar gefragt? Das hat sie nicht klar gefragt, weil ich glaube, sie hat das einfach irgendwann gemerkt und das Problem war, ich war in dem Sinne auch ihre engste und wirklich beste Freundin, weil sie hat mir wirklich alles erzählt, wir konnten uns alles anvertrauen. Ja, das macht das Drama ja aus. Genau. Aber wie ist es denn dann richtig ans Tageslicht gekommen? Naja, als ich dann immer weniger mit ihr Kontakt hatte, bin ich dann damals sehr wütend geworden und habe mir gedacht, sag mal, bedeute ich ihr gar nicht so viel, wie sie mir bedeutet? Und dann hatte ich... Du warst da noch wieder wütend dann auf sie? Genau, genau. Weil sie hat sich, wie gesagt, immer weiter von mir distanziert und das kannte ich damals so gar nicht. So, erst erzähl mal, wie ist es rausgekommen? Ja, ich habe sie damals dann halt auch angerufen. Und dann habe ich zu ihr auch so gesagt, sag mal, was ist los mit dir? Warum meldest du dich gar nicht mehr bei mir? Boah, wie perfide. Du hast sie sogar nur in die Ecke getrieben. Genau. Obwohl du eigentlich die Schuldige bist. Erzähl weiter. Genau, ich habe sie wirklich fertig gemacht, habe auch gesagt, was soll der Mist? Und da meinte sie wirklich, da hat sie sogar noch ruhig zu mir gesprochen. Sie hat gesagt, Irina, ich glaube, die Situation mit Tom hat was mit dir zu tun. Hast du da wenigstens so viel Courage gehabt und hast gesagt, ja? Courage ist in dem Sinne ein bisschen zu ehrenhaft ausgedrückt, weil ich habe ihr das unter die Nase gerieben. Ich habe ihr wirklich gesagt, ja, was denkst du denn? Ich habe deinen Freund, ich will jetzt nicht das unschöne Wort dafür sagen, also ich habe ihr wirklich gesagt, ich habe mit deinem Freund geschlafen. Boah, das ist aber krass, du. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Was ist jetzt aus der ganzen Geschichte geworden? Wie ist dein Verhältnis zu diesem Mann heute und wie ist dein Verhältnis zu der ehemaligen Freundin? Der Kontakt zu den beiden ist vollkommen abgebrochen, weil Vanessa war dann natürlich auch sehr verständlicherweise sehr wütend auf mich, war sehr enttäuscht, sie fing auch an zu weinen. Ja, für sie ist ja auch eine Welt zusammengebrochen wahrscheinlich. natürlich. Ja. Da hat sie mir auch gesagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. So eine hinterlistige Schlange. Ich habe wirklich gedacht, du bist ein ernsthafter, ein ehrlicher Mensch. Hast du dann danach auch den Kontakt zu dem Mann abgebrochen oder eher zu dir? Also ich habe den Kontakt komplett zu ihm abgebrochen. Ich habe danach auch nicht mehr mit ihm geredet, weil ich habe ihr die Wahrheit gesagt, ohne vorher mit ihm gesprochen zu haben. Also sprich, ich habe ihn auch gleichzeitig in die Pfanne gehauen. Mensch, Inira. Irina, ne, so heißt du. Irina. Genau. Mhm. Wie denkst du denn heute über dieses doch sehr, sehr bösartige Verhalten? Ich denke mir mittlerweile, was für ein widerwärtiger Mensch war ich da nur. Hast du dich... Ja? Mein Gewissen hat mich natürlich auch eingeholt und auch richtig gequält. Das quält mich auch bis heute, weil ich hatte nie die Chance, mich zu entschuldigen, weil ich habe auch versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Mhm. Ich habe dann auch sie auf solchen Internetseiten gefunden wie StudiVZ und Facebook. Mhm. Mhm. Nur anstatt auf meine Nachrichten zu reagieren, hat sie mich natürlich direkt geblockt. Mhm. Ich habe dann auch vor einem Jahr, weil ich das natürlich nicht mehr ausgehalten habe, weil das war wirklich der erste wirklich ehrliche Mensch zu mir und wirklich ein fürsorglicher Mensch. Und ich dachte mir dann irgendwann, wie konnte ich diesen Menschen so etwas Schreckliches nur antun? Mhm. Ja, ich bin dann auch sogar zu ihrem ehemaligen Wohnort gefahren, weil sie hat mit ihrer Mutter ja zusammen gewohnt. Mhm. Und sie war weggezogen. Ja, manchmal muss man solche Sachen ausbaden, die man selbst eingebrockt hat, und man kriegt nicht so schnell eine Absolution nach dem Motto, ja, ich vergebe dir. Vielleicht wird sie es dir irgendwann mal sagen. Es geht mir ja nicht mal um die Vergebung, sondern einfach nur, weil ich möchte einfach wenigstens versuchen, irgendetwas für sie wieder gut zu machen, weil ich bin mittlerweile ein komplett anderer Mensch geworden. Mhm. Und ja, ich würde gerne einfach ihr zeigen, was für ein toller Mensch sie ist, und das ist mir schrecklich leid. Aber diese Nachrichten, die hat dich dann geblockt, okay, aber ist denn zumindest an sie herangedrungen, dass es dir leid tut heute? Das weiß ich nicht. Also ich habe ihr sehr oft geschrieben, wie sehr es mir leid tut, dass ich es schrecklich bereue, aber anscheinend hält sie es mir bis heute nach. Aber das kann ich auch irgendwo verstehen. Was hast du, bist erst 22 Jahre alt, was hast du aus diesem heftigen Vorfall für dein Leben jetzt gelernt? Absolute Ehrlichkeit. Auf keinen Fall mehr ehrlichen Menschen so etwas Schreckliches antun. Mhm. Irina, vielen Dank, dass du uns das so offen erzählt hast. Das ist ja fällt ja wahrscheinlich auch schwer, dann einen Einblick in die eigenen Abgründe zu gewähren. Auf jeden Fall. Ja. Also man kann natürlich nur aus solchen Geschichten dann auch wiederum lernen für sich. Und dann hat es vielleicht auch sogar etwas Gutes gehabt, dass das passiert ist. Ich denke, ich habe meine Konsequenzen daraus gezogen und gelernt. Ja. Ich wünsche dir, dass ihr irgendwann nochmal zusammenkommt und dass es vielleicht auch eine Aussprache gibt und du die Chance hast, ein wenig wieder gut machen zu können. Das wünsche ich dir. Ich danke dir. Und Domian, eine Frage. So, vorher wollte ich nur sagen, ich finde deine Sendung super klasse. Dankeschön. Du bist ein großes Idol für mich und ich liebe es. Ich verfolge jede deiner Sendungen. Und ich wollte fragen, könnte ich ein Autogramm von dir bekommen? Sehr gerne. Du legst bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Dankeschön. Mein Lieber, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Unser Thema Verrat heute. Ich möchte gerne mit Opfern von Verrätern sprechen. Also hat euch zum Beispiel jemand ans Messer geliefert, in welcher Beziehung auch immer? Oder seid ihr selbst Verräter, so wie wir es gerade gehört haben von Irina und teilweise eben auch von Bernd? Ich bin verbunden mit Cordula. Hallo Cordula. Hallo. Ja, Cordula, 35, stimmt das? Richtig. Sehr gut. Ich freue mich, dass du hier bist in meiner Sendung. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen ja, bin. Ja, und du hast zu unserem Thema Verrat ein ernstes Thema angerufen. Warum? Ja, meine Schwägerin hat mich verraten. Deine Schwägerin hat dich verraten? Ja. Erzähl mal. Ja, und zwar habe ich Drogen konsumiert und ich komme ja aus einer Zinti-Familie. Ja. Und die ist dann zu meinem Bruder und hat ihm das gesagt und ich wurde dann aus der Familie ausgestoßen. Wann war das? Das ist jetzt 4 Jahre her. Vor 4 Jahren. Und welche Drogen, welche Drogen hast du konsumiert? Heroin. Oh. Ich bin aber jetzt seit 3 Jahren clean. Und wie lange hast du das damals gemacht? Oh, das ging auch so ungefähr ein Jahr, bis ich dann in die JVA auch gekommen bin. Warum? Ja, wegen Beschaffungskriminalität. Ah ja. Was hast, ja. Du, was hast du denn konkret gemacht beim Beschaffen? Ich habe Diebstahl begangen. Mhm. Mhm. Um das Geld zu kriegen für Heroin. Mhm. Wen hast du beklaut? In Läden. Bitte? In Einkaufsgeschäfte. In Einkaufsgeschäften. Mhm. Mhm. So, wie hat deine Schwägerin das denn überhaupt mitbekommen, dass du drogenabhängig bist oder Drogen nimmst? Ich habe mich ihr anvertraut und sie hat auch gesehen, dass ich immer mehr abgestürzt bin. Ne? Mhm. Und irgendwann ist sie dann zu meinem Bruder und hat das gesagt, aber sie wusste auch, was für mich dabei aufs Spiel steht. Und sie hat, ne, dich vorher nicht gewarnt? Nein, hat sie nicht. Und das ist für mich... Das heißt, so innerhalb der Familien und der Familientradition war ihr völlig klar, was das bedeutet, wenn sie es ausplaudert. Natürlich. Was ist dann genau konkret passiert in der Familie, nachdem der Bruder das wusste? Da ist mein Bruder gekommen, hat mir erstmal meine Kinder weggenommen. Ach, ne? du hast auch Kinder? Ja, ich habe 4 Kinder, der älteste ist 16. Mhm. Und die sind jetzt auch bei ihm, die Kinder. Der hat dann auch direkt das Jugendamt informiert. Dass ich heroinabhängig bin. Kurze Zwischenfrage, ich das vergesse. Deine Familie hat aber doch mitbekommen, dass du im Knast warst. Ja. Und was die haben mich in den Stich gelassen. Ich war jetzt 3 Jahre in der JVA. Ach, du warst in der JVA, nachdem der Verrat stattgefunden hatte? Ja, das ging dann alles so halter die Folter, weißt du? Und dann, okay. Drei Jahre in Haft und die haben mich dann auch da hängen gelassen. Ja, also ihr Bruder hat die Kinder weggenommen und wie ging es dann weiter? Ja, ich bin dann aus der Haft entlassen worden. Nee, erzähl mal in der Familie, wie das in der Familie weiterging. Ach so, ja. Ja, die Familie hat jetzt mal die Kinder. Ich darf meine Kinder nicht sehen. Mhm. Ne, das ist mir ja auch, was mir ja das Schlimmste überhaupt ist. Gab es denn damals dann so ein Gespräch zwischen dir und deinen Eltern zum Beispiel? Ich habe keine Eltern mehr, die sind tot. So. Deswegen bin ich ja drogenabhängig auch geworden. Ach so, der Bruder ist der wichtigste Mann da in der Familie gewesen. Richtig, der ist der Mann, der wo das Sagen hat. Ne? Ja, als der das dann erfahren hat und ist zu dir gekommen, in welchem Ton hat der mit dir gesprochen? Oh, ganz böse, ganz böse. Erzähl mal. Ja, der hat mir dann auch gleich direkt gesagt, es ist vorbei. Hm. Du bist auch direkt die Kinder weggenommen und hat auch gesagt, so geht das nicht. Hat er dich geschlagen? Nein. Der hat nur gesagt, du bist jetzt ausgeschlossen, du weißt, was das bedeutet, du bist eine Mutter von 4 Kindern und machst solchen Blödsinn und sowas wollen wir nicht. Das gibt's bei uns einfach nicht, weißt du? Wenn als Frau, als Mutter so harte Drogen zu konsumieren. Das ist ganz schlimm, ne? Nun weiß ich wenig über die Traditionen und die Gepflogenheiten bei Sinti-Familien. Mhm. Wie ist das so? Wie ist die Hierarchie so gestrickt bei euch? Ja, bei uns ist es einfach so, eine Frau und Mutter hat für ihre Kinder da zu sein, die hat ihr Haushalt zu machen und eben keine Drogen zu konsumieren. Das gehört sich einfach nicht. Das ist ein großes Verbrechen, das zu machen. Ein richtig großes, schlimmes Verbrechen. Mein Bruder hat jetzt 4 Jahre, spricht er nicht mit mir und möchte auch weiterhin, möchte einfach nicht. Nun gibt es ja neben dem Bruder wahrscheinlich ganz viele Familienmitglieder. Mhm. Die wollen alle nicht. Dank ihr, dass sie das gesagt hat. Ist das seid ihr Reisende, Sinti, oder habt ihr... Ja, wir sind Reisende, Sinti. Weißt du überhaupt, wo die sind im Moment? Ja, die sind jetzt im Moment zu Hause. Ja. In ihren Wohnungen. Weil wir haben ja auch feste Wohnsitze. Ach so, ne? Ach so, das meinte ich jetzt. Also ihr seid nicht immer unterwegs. Ist das ja nur so, dass man im Sommer wegfährt. Also, verstehe. Und warm draußen ist. Im Winter hat man dann seine Wohnung. Wohnst du jetzt weit von deinem Clan, sag ich mal, ohne es böse zu meinen? Wohnst du weit weg von denen? Mm-mm, ich bin ganz nah. Wie viele Leute sind denn das? Wie groß ist der Clan? Oh, viele, viele, viele. Tausende. Tausende? Ja. Na ja, gut, aber sagen wir mal ein paar Dutzend nur aus deinem engen Kreis wahrscheinlich um dich herum. Ja. Und da gibt es keinen einzigen, der zu dir, keine Frau, keine Freundin, die zu dir nochmal Kontakt aufnimmt? Mm-mm. Das heißt, wenn das Oberhaupt spricht und verbannt jemanden, ist diese Person wirklich verbannt? Ja. Wie gehst du damit um? So. Das ist schlimm für mich. Ich kann damit nicht umgehen. Und Ich danke dem lieben Gott, dass ich bis jetzt auch noch stark geblieben bin, dass ich bis jetzt noch nicht weiter konsumiert habe, wegen meinen Kindern. Ich will die ja zurückhaben. Ist das denn auch rechtens so? Hat das Jugendamt das dem denn zugestimmt, dass die Kinder jetzt bei deinem Bruder sind? Ja, das ist also formal alles okay geregelt. Ja. Das heißt, du hast deine normale Strafe hast du schon abgesessen, du warst im Knast und hast jetzt diese Verbannungsstrafe aus der Familie und darfst deine vier Kinder nicht sehen. Nein. Wie alt sind die? Die sind 16, 14, 9 und 8. Und die Eltern, 16, da ist man schon fast erwachsen, wenn die jetzt sagen würden zu deinem Bruder, ich will aber die Mama mal sprechen, dürften die das? Nee. Nein. Mm-mm. Wie lange hält denn so ein Bann? Bis sie sehen wirklich irgendwie, dass ich alles auf Reihe gekriegt habe mit Arbeit und ja, mit Wohnung. Ich bin jetzt bei einer Freundin, das ist aber keine Zinti, ne? Das ist eine Deutsche. Mhm. Und aber das heißt, die müssen dich doch dann ständig beobachten, wie du dich so weiterentwickelst. Ja, das tun die auch. Wie die machen? Wissen ja auch jetzt, dass ich bis jetzt noch nicht weiter konsumiert habe und dass ich versuche, das hinzukriegen. Aber ja. Woher wissen die das denn überhaupt, wenn es keine Kontakte gibt? Ja, das ist ja eine kleine Stadt und hier kriegt man ja alles so mit und ja. Du gibt es ja zu vier Kindern, gibt es ja wahrscheinlich auch mindestens einen Vater. Ja, natürlich. Ist das aber auch ein Sinti? Ist auch Sinti. Mhm. Und warst du mit diesem Mann noch zusammen, als das rauskam? Nein. Nein? Mhm. Und der, da war ich schon alleine. Da warst du schon alleine. Und der kümmert sich auch gar nicht weiter um... Um mich? Nein. Nein. Kümmert der sich um die Kinder? Ja. Also der ist mit in diesem Clan drin? Der ist da mit in einem Clan drin, genau. Und bei mir war jetzt auch das Blöde, ich war in der Therapie und hab's da aber auch nicht gepackt. Ich hatte jetzt keinen Rückfall oder so, das ging auch in der Therapie darum, weil ich ja aus dem Gefängnis kam und Zinti bin, das passt ja gut, ne? Mhm. Da wurde ich dann ein bisschen diskriminieren und dann bin ich da rausgegangen. Ich habe dann meine Sachen gepackt und habe gesagt, auf diese Basis kann ich keine Therapie machen. So, jetzt bist du bei der Freundin, die keine Zinti ist? Ja. Ich vermute mal, dass du keinen Job hast. Genau. Und bist so haarscharf immer so gehst am Abgrund vorbei, hast du Angst, dass du wieder abrutschen könntest? Mhm. Stimmt. Weil die Situation zu schlimm für dich ist. Es ist. Ich habe auch echt Angst, dass ich wieder rückfällig werde. Wirklich. Was wäre dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch? Wieder alles ganz normal wie früher, meine Kinder. Mein größter Wunsch ist, dass meine Kinder wieder bei mir sind. Mhm. Und dank meiner Schwägerin, ja gut, auf eine Art bin ich ihr dankbar für den Verrat. Weil sonst hätte ich, glaube ich, nie die Kurve gekriegt. Mhm. Wer weiß, wie das geendet hätte. Ne? Die Schwägerin hat auch nie mehr Kontakt zu dir aufgenommen. Nein. Obwohl ihr so wichtig war, dass ich damit aufhöre. Mhm. Also meinst du, dass sie vielleicht im Grunde sogar das gut gemeint hat? Ja. Mhm. Also der große Wunsch wäre, wieder zurück in den Clan, in die Familie und bei den Kindern zu sein und letztendlich um Vergebung zu bitten und die Vergebung dann auch zu bekommen. Ja. Ja. Aber du hast Angst, dass du abstürzt, deshalb möchte ich, dass du jetzt auch nochmal mit meinem Psychologen sprichst, Cordula. Da geht jemand gerade weg bei dir. Ja. Ja, ich höre im Hintergrund Geräusche, da sagt jemand Tschüss. Cordula, ich bitte dich aufzulegen und du wirst von meinem Psychologen, dem Henning, nochmal angerufen. Vielleicht können wir dir ja doch nochmal einen wichtigen psychologischen, therapeutischen Tipp geben. Oh, das wäre toll. Ich wünsche dir, dass du wieder Kontakt zu deinen Kindern bekommst. Das wäre die beste Therapie wahrscheinlich für dich. Ja, so sehe ich das auch. Ja. Ich drücke dir die Daumen von Herzen, Cordula. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, danke schön, Tschüss. Julian. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Markus 34. Hallo Markus. Hallo Domian. Hallo Markus. Wunderschönen guten Morgen. So, auch zum Thema Verrat. Ja. Bist du ein Verräter oder bist du verraten worden? Ich fühle mich eigentlich verraten und verkauft und zwar durch meinen ehemals besten Freund. Was hat er gemacht? Und zwar in einer Lebenssituation, beruflich bedingt, wo ich sehr angespannt gewesen bin, wo ich dann auch im Endeffekt feststellen musste, dass ich einen Burnout habe, habe ich mich so ein bisschen aus dem Unternehmen, in dem ich tätig gewesen bin, zurückgezogen, habe im Freundesbekanntenkreis und auch in der Familie gesagt, ich bin versetzt worden und habe mich so ein bisschen zurückgezogen, habe eine Psychotherapie gemacht und er war eigentlich der Einzige, der wusste. Also du bist aus dem Beruf ganz ausgestiegen für eine Weile und hast Therapie gemacht und so weiter. Ganz genau. Aber das geheim gehalten, vor allem, außer vor ihm. Ja, ich hab mich dazu entschieden, das für mich zu behalten, weil, wie gesagt, ich war in Leitnerposition, habe knapp 300 Mitarbeiter unter mir gehabt und ich habe mir immer gedacht, das funktioniert nicht, wenn die Leute sehen, dass man irgendwo einknickt oder schwach ist. Und aber wenn du dich zurückgezogen hast, was hast du denn in der Firma gesagt, wo du bist? Die Firma, also da wusste man schon Bescheid. Da wusste man Bescheid. Ich bin Urlaub gewesen. Okay, aber nicht im privaten Kreis, Freundeskreis, Familie. Genau, man ist eben, das ist ein international tätiger Konzern. Und ich habe einfach gesagt, ich bin jetzt erstmal für ein Jahr im Ausland tätig. Die Therapie, das war ein halbes Jahr. Da war ich in der Schweiz gewesen. Und er war im Endeffekt der Einzige, der wusste, was ich in der Zeit gemacht habe und er hat das wirklich ja im Freundes- und Bekanntenkreis und auch eben in der Familie breitgetreten. Ich habe damals für mich dann auch die Entscheidung getroffen, unter diesen Gesichtspunkten kann ich nicht wieder zurück ins Unternehmen, weil ich einfach Angst hatte, mein Gesicht insbesondere auch von den Mitarbeitern zu verlieren. Ach so, weil du geglaubt hast, dass das auch in den Konzern eingeflossen ist, diese Information. Man hat da entsprechende, oder ich habe da entsprechende Rückmeldungen bekommen. Also nicht nur, dass es im Familienkreis dann bekannt geworden war, sondern eben auch bei deinen Mitarbeitern, die davon in diesem Sinne auch nichts wussten. Also die Mitarbeiter, die waren im Endeffekt mehr besorgt. Da kamen also von allen möglichen Seiten Anfragen, wo ich ganz überrascht war, wo ich andererseits auch irgendwo ganz begeistert war, dass Leute, mit denen man gar nicht rechnet, sich dann doch dermaßen... Ja, nochmal zur Klarstellung, damit wir dann auch auf klarer Ebene sprechen. In dem Konzern, in der Firma, wusste wahrscheinlich nur dein Chef Bescheid oder die ganz Oberen. Die restlichen wussten es nicht, da warst du offiziell im Ausland. Ja, na gut, wir haben das in einer Vorstandssitzung abgeklärt. Ich habe gesagt, ich bin eben entsprechend ausgelaugt und okay, so hatte ich es auch verstanden gerade. Jetzt erzähl mir doch mal bitte, warum dieser gute Freund diesen Verrat ausgeübt hat. Warum hat er das getan? Warum hat er gequatscht? Also im Nachhinein, wenn ich das jetzt objektiv betrachte, würde ich sagen, es ist einfach Neid. Neid, aber warum Neid, wenn jemand einen Burnout hat? Ja, er hat immer nur, ja, ich sag, jede Medaille hat zwei Seiten. Ne? Er hat immer nur das Geld gesehen, dass ich... Ach so, Neid auf deine Position, die du schon errungen hattest. Genau. Ah. Also wir sind altersmäßig gleich und wir kennen uns von Kindesbeinen an. Er hat eben einen ganz anderen Weg eingeschlagen, was jetzt insbesondere das Berufliche betrifft. Er hat, denke ich mal, für viele Sachen kämpfen müssen, die mir so zugeflogen sind. So sieht es für einen Außenstehenden aus. Wie eng war denn diese Beziehung überhaupt? War das? Nochmal kurz die Frage. Wie eng war denn diese Beziehung überhaupt? Na gut, wir kennen uns über 25 Jahre. Und am Anfang, wir haben uns in der Schulzeit kennengelernt. Na gut, war es jetzt hier so ein ganz enger Top-Freund, der beste Freund überhaupt? Kann man das so sagen? Oder nicht so ganz? Doch, also ja, umso schlimmer ist mein bester Freund. Ja, gut, umso schlimmer ist es. Wir haben auch die gleichen Grundvoraussetzungen gehabt. Also meine Mutter ebenso wie seine, alleinerziehend, ne? Also Scheidungskinder. und insgesamt auch die gleichen Interessen und ja. sowas. Und, als du ja. in dieser Situation warst, Burnout, und hast dich versteckt quasi vor dieser Krankheit, weil du dich geschämt, du hast dich auch geschämt für diese Erkrankung, warst du in dieser Zeit in einer, zu dieser Zeit in einer Beziehung? Ja, also na, ich habe im Vorfeld eine Beziehung gehabt, oder ja, meine Beziehung ist im Endeffekt dadurch auch zu Bruch gegangen. Und meine Lebensgefährtin damals, ihr war es A zu viel, wie ich mich in der Firma engagiert habe. Wir haben mal so wenig Privatleben gehabt und die hat sich dann abgewandt. Und so summiert sich das natürlich. Ne? Ja. Diese ganzen negativen Sachen, wenn man nur noch die Arbeit hat und nichts Privates mehr. Natürlich, natürlich. Ja. Als es dann durchgesickert war, als dieser Freund dann nur gequatscht hatte und dein engeres Umfeld aus der Familie und vielleicht auch andere Freunde das erfahren haben, wie haben die Freunde und das Umfeld dann darauf reagiert? Also die Familie hat sich schon mal, was mich sehr enttäuscht hat, komplett abgewendet. Ach. Ich komme eben aus einer Unternehmerfamilie. Aus einer Leistungsfamilie? Aus einer Leistungsfamilie? Ja, da hat jeder irgendwo sein Soll zu erfüllen, ohne Wenn und Aber. Und wer da aus der Reihe tanzt, der fällt dann eben unten raus. Ne? Also Familie, was heißt Familie? Vater, Mutter, Geschwister? Ja, also sind alle selbstständig. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Ich bin ganz erstaunt darüber. Ich meine, gerade so in der heutigen Zeit oder seit Jahren ist das ja fast schon eine anerkannte Erkrankung. Viele hochprominente Leute haben das. Und deine Familie lässt dich fallen, weil du ein Burnout-Syndrom hast? Na gut, ja, ist eben, sag ich mal, auf seinen Vorteil bedacht, Egoismus irgendwo geprägt. Mhm. Gerade eben meine jüngeren Geschwister, die ich immer unterstützt habe, auch finanziell beispielsweise, da enttäuscht es mich umso mehr, aber dann bin ich auch irgendwo an irgendeinem Punkt angelangt, gerade jetzt auch im Zuge der Therapie, wo ich dann gesagt habe, ich muss auch mal an mich selber denken. Es kann nicht mal sein, dass ich hier meine Geschwister unterstütze oder sowas. Und das war wirklich ein Handaufhalten. Und hast du denn damals diese Geheimniskrämerei auch veranstaltet aus dieser Sorge heraus, dass die so reagieren könnten? Also da habe ich weniger an meine Familie und an meinen Freundeskreis gedacht, sondern vielmehr an meine berufliche Stellung. Okay, warum hast du es denn dann bei deiner Familie nicht offen kommuniziert? Ja gut, da muss man sich erstmal für überwinden, sage ich mal, um das seinen Eltern und auch seinen Geschwistern offen einzugestehen. Und wie gesagt, das ist ein gewisser Leistungsdruck vorausgesetzt. Wahnsinn, ich bin ganz platt, dass es tatsächlich sowas gibt. Weil ich würde immer sagen, das muss doch jeder verstehen, wenn man extrem viel gearbeitet hat oder extreme große Belastungen hatte, wenn man dann nicht mehr kann. Aber offensichtlich kommst du aus so einer leistungsgezüchteten Familie und da reagiert man anders. Wie lange liegt das jetzt alles zurück? Also meine Therapie, die habe ich in 2008 gemacht. Anschließend habe ich mir mal eine Auszeit genommen, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte weder auf die Uhr noch in den Kalender gucken. Da habe ich mir einfach mal ein Jahr freigenommen, war viel reisen, habe mir viel von der Welt angeschaut. Okay, das liegt jetzt auch schon eine ganze Weile zurück. Was machst du heute? Heute, ja, ich halte mich momentan eigentlich mehr mit Minijobs über Wasser. Muss sagen, damit fahre ich für mich persönlich, ohne irgendwo jemanden auch ein Arbeitsamt oder sowas, darauf bin ich nicht angewiesen. Ich mache lieber also irgendwas im Kleinen, als wie, dass ich, es geht mir nicht darum, dass ich nicht die Verantwortung tragen kann oder nicht will, aber ich habe einfach Angst, mich nochmal dem zu stellen. Ja. Und das heißt, so wie es momentan bei mir aussieht, dann soll ich lieber kleine Brötchen backen, die aber richtig und... Es geht dir ganz gut dabei. Und es geht dir dabei ganz gut. Im Großen und Ganzen, ja. Und nimmst dann auch in Kauf, dass du weniger Geld verdienst und auch weniger eine angesehenere Stellung hast. Ja, so kann man das formulieren. Mhm. Ne? Und wie gesagt, von der Familie, da war ich sehr enttäuscht. Da erwartet man eigentlich ein bisschen mehr, sage ich mal. Da habe ich mich dann komplett abgewandt. Da nehme ich auch von meiner Seite aus keine Rücksicht mehr drauf, weil ich einfach festgestellt habe. Keine Versöhnung? Nein. Eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, ich umgebe mich nur mit Leuten, die mir gut tun. Und ja. Das habe ich auch für mich so aufgenommen. Ja. Und was ist denn mit damit war ich seither gut. Was ist denn mit dem Verräter? Hast du mit dem nochmal Klartext gesprochen? Das, was mir da eigentlich so ein bisschen in der Seele brennt, sage ich mal, ist zu sehen, dass er vielleicht, also er hat sich insgesamt mit dem gemeinsamen Freundeskreis dann auch so ein bisschen verscherzt, ohne dass ich das irgendwie böse gemeint habe oder mit Absicht gemacht hat, aber die Leute sind dahinter gekommen, was jetzt meine Hintergründe gewesen sind. Und er hat da sehr viel Unverständnis geerntet. Also du meinst, er ist gestraft? Ja. Aber die Frage war, ob du nochmal mit ihm Klartext geredet hast. Ich habe mich bemüht, ja, ohne Erfolg. Also es gab nochmal ein Vis-à-vis-Gespräch und das war nichts, oder wie? Ja, er war sich irgendwo keiner Schuld bewusst. Ach so. Was mir menschlich sehr leid tut. Na super, er ist sich keine, wenn man das Vertrauliches gesagt bekommen hat und quasselt das dann raus, dann ist er sich keiner Schuld bewusst. Na super. Ich gehe mir davon aus, dass der für dich auch gegessen ist, dieser Mann, dieser Freund. Naja gut, wenn man jemanden über mehr als 20 oder 25 Jahre hinweg kennt, der verschwindet nicht einfach so aus dem Leben. Ne? Finde ich schon. Je nachdem, was jemand macht, kann der dann auch aus der von der Bildfläche verschwinden. Hm. Na gut, mit dem, was er da getan hat, da hat er sich selber keinen Gefallen getan, ohne mein Zutun oder sowas. Das ist irgendwo so nach dem Motto, so wie man in den Wald hinein ruft, okay, so schaltet es auch wieder hinaus. Heißt das denn, dass du ihm sogar ein bisschen verzeihst? Eigentlich schon, ja. Umso besser. Ja. Markus, ich danke dir auch für deinen Anruf und dass du uns von deinem Leben erzählt hast. Und wünsche dir alles Gute weiterhin in dieser neuen Art der Lebensführung. Alles Gute. Ja, das Leben geht weiter. Ne? Ja, genau. So einfach ist das. Ne? So einfach ist das. Tschüss, tschüss, Markus. Ciao. Okay, alles klar. Tschüss. Domian. Ciao. Und von einem Markus zum anderen Markus, der ist nämlich ein Tick älter, der ist jetzt 47. Hallo, hallo, hallo, du anderer Markus. Hallo. Hallo? Ja, bin ich es? Wenn du Markus 47 bist, dann bist ja, du es. Ja, das bin ich total. Sehr gut. So, was geht es denn bei dir zum Thema Verrat? Ja, also zum einen bin ich völlig erschrocken im Moment. Ich habe natürlich ein Stück weit gewartet, ob ich zu dir durchkomme. Ja, das ist jetzt passiert. Ja, und die ganze Zeit habe ich den Vorsprecher von dir gehört, ja. Und denk, ich kann es nicht glauben, ich habe in einer gewissen Ähnlichkeit eine ähnliche Geschichte, aha, aber gleichzeitig ganz anders. Ja, erzähl doch mal. Deswegen also, fang ich. Bist du auch verraten worden von jemandem? Ich bin von allen verraten worden. Von allen? Ja, weil ich bin in einer Art Sekte aufgewachsen und da hast du als Kind und Jugendlicher Maßstäbe. Darf ich fragen, was für eine Sekte das war? Kennen wir die? Ja, ihr kennt sie natürlich und das Schlimme ist, es ist die gibt's überall in Deutschland. Na raus damit, was ist es denn? Eine evangelistische, baptistische Gemeinde, die einfach... Eine baptistische Gemeinde, Baptisten. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und da bin ich aufgewachsen, also reingeboren worden. Ja. Und ich fand das immer als Bestes, als Richtiges, als Schönes. Klar, wenn man als Kind da reinwächst, ist das ja auch klar. Ja, ich hatte ja nichts anders. Und ich bin... wann hast du denn gemerkt, in welchem Alter, hier stimmt was nicht, hier werde ich irgendwie geführt in eine Richtung, die mir nicht gefällt? Ja, das war so mit 19, 20. Und woran hast du das festgemacht? Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber an meiner Sexualität. Welche Sexualität hast du? Ja, weil plötzlich habe ich gemerkt, dass war ziemlich spät, lachen manche Frauen immer noch, dass mein lustvolles Zauberstabteil plötzlich sich reagiert auf schönen, lustvollen Frauen und so weiter. Okay, und das heißt, ihr seid sexuell in keinster Weise aufgeklärt worden? Ja, natürlich. Böse. Alles, was mit Sexualität und Frau und so weiter zu tun hat, war böse. Satanisch, teuflisch. Also, so, da hast du gemerkt, mit 19, da regt sich irgendwas bei mir. Und wie ging es dann weiter? Ja gut, also ich habe erstmal gemerkt, dass was nicht stimmt. Also was nicht stimmt heißt, ich habe ja diesem Gott geglaubt. Und ich habe alles für diesen Gott getan und dachte, ich bin gut, weil ich mache ja alles. Bloß ich habe plötzlich als Wesen gemerkt, ich reagiere körperlich anders. Also ich reagiere auf Frauen, die geil auf mich waren. Hat dir das ein schlechtes Gewissen dann gemacht wahrscheinlich? Absolut. Ich darf das ja nicht. Das war böse. Okay, das hab ich ja soweit verstanden. Durch was kam es denn oder was ist geschehen, dass du denn ausgebrochen bist aus der Gemeinschaft? Ja, das waren zwei Sachen. Ich war damals Jugendleiter, also für viele Jugendliche so zwischen 13 und 19 verantwortlich und hatte da einmal in der Woche ein Thema zu bereiten. Also ich habe aus der Bibel irgendeinen Bibelspruch genommen und habe den erklärt. Und habe dann gemerkt, ich kann den saugut erklären. Aber ich habe gemerkt, ich kann den nicht leben. Verstehe. Das ist natürlich ein großer Konflikt, der dann entsteht, ja. Ja, aber da waren ganz viele, die gesagt haben, Markus, super, zum ersten Mal habe ich das verstanden und so weiter. Ich habe gedacht, um Himmels Willen, was sag ich euch da und was tue ich da? Also Markus, ich verstehe das, dass du da in einem großen Konflikt dann geraten bist, wenn man in einer solchen Ideologie aufgewachsen ist. Was wirst du denn heute deinen ehemaligen Mitbrüdern und Schwestern vor? Welchen Verrat sie an dir ausgeübt haben? Ja, genau, Verrat. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgeschweift. Der Verrat war einfach, plötzlich hat sich jemand umgebracht. Also aus diesem Jugendkreis hat sich jemand umgebracht. Das war schon extrem heftig. Und ich habe deren jüngeren Bruder nach ein paar Tagen eben einen Brief geschickt und habe gesagt, ich weiß nicht, wie es damit geht. Ja, aber wir kommen nochmal auf das Thema Verrat. Entschuldigung, ich brauche jetzt eine Minute Zeit. Okay. Und dann passierte das Entsetzliche, dass sich mein eigener Bruder umgebracht hat. Und da ging es mir genauso, dass plötzlich niemand mehr da war. Also verstehe. Diese gesamte Kirche, Familie und so weiter waren plötzlich, ich habe meinen gesamten Freundes-, Bekanntenkreis innerhalb von sogar im Gegenteil, die haben gesagt, dein Bruder muss besessen gewesen sein oder es muss einen Grund gegeben. Hat dein Bruder sich umgebracht, weil er auch mit dem Glauben nicht zurechtkam? Ja. Markus, es gibt sogar einen heftigen Grund, Entschuldigung, und dann, weißt du, ich sehe dich immer Ich mache mal einen Vorschlag. Verspätet, deswegen. Ja, deswegen solltest du. Okay, deswegen solltest du auch gar nicht im Fernsehen gucken. Markus, ich mache mal einen Vorschlag. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was du erlebt hast und jetzt uns angeschnitten hast. Aber so viele, die es erlebt haben ich weiß. Die hilflos sind. Ich weiß. Das habe ich hier auch schon sehr oft gehört. Ich werde dem nicht wirklich Rechnung tragen können in unserem kurzen Gespräch. Aber hast du jemand, der mir da zuhört oder helfen kann? Ja, deshalb möchte ich jetzt auch vorschlagen, dass wir dich nochmal zurückrufen und dann in Ruhe im Hintergrund mal schauen, wer dir direkt und gezielt helfen kann. Bist du einverstanden? Was muss ich da tun? Da musst du einfach nur auflegen und warten und wir melden uns nochmal. Also ich darf auflegen? Ja, du musst schon auflegen. Du musst auflegen und dann melden wir uns gleich. Danke. Alles Gute, Markus. Vielen Dank für deine... bitte weiter. Dankeschön. Lieber Markus, alles Gute. Tschüss. So, und hier ist Rico. Rico ist 36. Guten Morgen, Rico. Ja, hallo. Hallo, Rico. So, jetzt bin ich gespannt, ob du Verräter bist oder einen Verrat begangen hast. Ich bin Verräter. Du bist Verräter gewesen. Erzähl. Ich bin vor ein paar Jahren mal, Rico ist auch nicht mein richtiger Name. Mhm. Den ändere ich öfter mal. Ich bin aus der Neonazi-Szene ausgestiegen. Was bist du ausgestiegen? Aus der Neonazi-Szene. Aus der Neonazi-Szene ausgestiegen? Ja, ich war richtig großes Führungsmitglied, sag ich mal so. Mhm. Wie lange? Also eingestiegen bin ich mit 15. Und dann, wie lange? Bis wann? Bis zu welchem Alter? Bis vor 3 Jahren ungefähr. Bis vor 3 Jahren? Ja. Großes Führungsmitglied, wo? Ja, alles mögliche. Ich war in einer großen Kameradschaft. Den Namen möchte ich auch nicht am Telefon mit dir sagen. Ich habe auch nebenbei für den Verfassungsschutz gearbeitet. Ach, du bist auch V-Mann? Ich bin V-Mann gewesen. Also die sind irgendwann auch von mir nachher abgetreten. Mhm. Weil ich wurde auch mal ganz böse zusammengeschlagen, weil er rausgekommen ist. Von deinen sogenannten Kameraden bist du zusammengeschlagen? Ja, genau. Mhm. Das ist rausgekommen durch eine Lebenspartnerin eines meiner ehemaligen Kameraden. Dann beziehst du den Verrat? Aber ich bin so doll zusammengeschlagen worden, dass ich auch lange im Koma gelegen habe, ich musste auch über 1,5 Jahre in eine Reha gehen und alles. Aber damit war doch dann deine Karriere, sage ich mal in Anführungszeichen, bei den Neonazis vorbei. Die war beendet. Ja. Also ich bin auch weggegangen von diesem Ort und alles. Ich bin in die Anonymität gegangen. Bist du deshalb weggegangen oder bist du weggegangen, weil... Danach bin ich weggegangen. Also nicht deshalb, weil du eine andere Gesinnung bekommen hast? Ich habe auch eine andere Gesinnung darüber bekommen. Also heutzutage muss ich darüber sagen, ich lächle das heute alles an. Das ist ja schon erstaunlich, wenn jemand so lange vom 15. Lebensjahr bis jetzt mit 33 bei den Neonazis war, in Führungspositionen. Ja. Warum ekelt es dich jetzt an? Naja, man hat ja das also alles über diese NSU verfolgt, ja, bestimmt in den Medien. Du ja bestimmt auch, Domian. Naja, alle. Ich meine, die haben Leute umgebracht. Ich bin persönlich dabei gewesen, wie jemand totgeschlagen wurde. Mhm. Und dieser Mensch, der den totgeschlagen hat, der ist bis heute nicht rechtskräftig verurteilt worden. Mhm. Hast du denn ausgesagt vor Gericht? Nee, ich habe nur beim Verfassungsschutz, beim deutschen Staatsschutz ausgesagt dagegen. Also es ist namentlich bekannt, wer es gewesen ist. Also du bist Zeuge, eines Mordes. Eines Totschlags gewesen. Und da ist jetzt juristisch nichts aus. Da ist nichts mehr hinterhergekommen. Und deswegen habe ich doch den Verdacht damals schon gehabt, dass dieser Mensch auch, also dass der auch irgendwo was immer ausgesagt hat. Ja, ich muss das nochmal festhalten. Das ist ja hochspektakulär. Du bist Zeuge eines Mordes, eines Totschlags geworden. Du hast das dem Verfassungsschutz gesagt. Dem Staatsschutz gesagt. Und daraus ist nichts erwachsen. Da ist nichts hinterhergekommen. Das heißt, der Täter ist heute noch auf freiem Fuß. Ja, der ist heute auf freiem Fuß. Der ist jetzt auch gerade Vater geworden. Also was ich noch diese Szene kunde, weil ich recherchiere heute immer noch so ein bisschen die Internetseiten und so. Und Ich muss dich fragen, gehörte dieser Täter auch zu Kreisen der NSU? Nein. Nein, ist auch nicht, aber auch so, also wir hatten sowas in der Art, bin ich dabei gewesen, in der Art wie die NSU. Mhm. Jetzt bedauere ich sehr, dass unsere Sendung gleich vorbei ist. Ja. Ich hätte sehr gerne mit dir noch viel länger gesprochen. Dennoch schlage ich auch vor, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Da gibt es sicher noch einige Sachen zu klären. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder, Rico. Alles klar, okay. Okay, bis dann, tschüss, ciao. Bis dann, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Julia Jochum, morgen sind wir wieder... Nee, morgen sind wir nicht da, morgen ist ja Feiertag. Wir sind wieder da in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Bis dann, ciao.